Nummer 4. Liebe Kunden, Weihnachten steht vor der Tür. Wie jedes Jahr erwarten wir Sie auf unserem Weihnachtsmarkt im dritten Stock. Hier finden Sie Weihnachtsschmuck und Rezeptideen für die Adventszeit. Wir bieten Ihnen zum Beispiel große Weihnachtssterne, das Stück für 3,99 € oder Adventskalender mit Schokolade ab 4,99 €. Nummer 5. Achtung, eine Durchsage. Die kleine Maria sucht ihre Eltern. Wir bitten die Eltern von Maria, zum Informationscenter im ersten Stock zu kommen. Der Papa oder die Mama von Maria soll bitte in den ersten Stock zum Infocenter kommen. Nummer 6. Achtung bitte, auf Gleis 3 fährt ein der Zug aus Hannover. Planmäßige Ankunft um 17.35 Uhr. Bitte Vorsicht an Gleis 3. Am Gleis 3 bitte nicht einsteigen, dieser Zug endet hier.